change for a tough guy, twitching at the corner of your eye. Der Sunday Service in einer neuen Ausgabe zwischen Popmusik und Elektronik und ja auch ein bisschen Lo-Fi, wie gerade eben gehört. Sandy Alex G, ein ziemlich begnadeter Musiker. Alex Giancoli heißt der Herr dort hinter, hat schon viele Platten veröffentlicht, die meisten Eigenregie aufgenommen, aber seit kurzem hat er auch sozusagen die Aufmerksamkeit einer großen Plattenfirma für sich entdecken können, nämlich Domino Records. Das englische Label hat sein aktuelles Album Beach Music vor kurzem veröffentlicht. Daraus hörten wir den wundervollen Song Kicker. Wundervolle Musik auch heute in der Sendung mit Sun Ra und seinem Orchestra. Da gibt es eine schöne Compilation, die auf Doppel-CD zusammengestellt wurde. Es gibt Musik von Natronics, Projekt von Nate Brenner, den man als Bassist von Tune Yards kennt. Außerdem dabei die Soul Queen aus New York, nämlich Sharon Jones, mit ja ein paar Weihnachtssongs. Es gibt Musik von der neuen Kitsune Maison Compilation, dabei Hip-Hop mit Blackalicious, Tanzbares, extrem Tanzbares mit Chick, Chick, Chick, außerdem schönsten Indie-Pop mit The Chap und verqueres Zeugs mit Coco Rosie. Aber hier ist mal was Neues von Roots Manuva. OD gets deep on something, it's awful, it's awful, it's pain on the button, it's full of that self-discovery, can't discover me, God alone governs me. I know they don't like the word, but I shall observe and I shall do service. Here in the pulpit, the dub po-po, oomps and knows it, the twitch is low. Get to the black, let's get to the facts, the poor don't relax, the poor do funk, it's so clap, twist and adapt, turn to Jesus black, cause we believe it's that way. Full of that, know me, spirit, can't control me, spirit, can't console me, spirit, get to know me, spirit, get to grow me, spirit now. Put it out there, prepare for who and the wherefore, the stab and the tearful, me and the tearful, ever so careful, full of the feeling, revealed in the latest hot heat. The cleavage knockout, knocking it out, you know. Hide the salami, dropping it out, no dough, keep flopping it out, keep thinking of a master plan. Do for must and sure I can, shall expand with the brand of the anti-brand, that nobody likes us, the true survivors, rolling in spite of. being the most misunderstood. We plan the good, bad and ugly. We keep it cuddly, stay in the tuck B, pulling the rugby. Cannot mug me, can't outplug me. Forgiven and a thank you, Lord. Never too late to thank you, Lord. Full force in a blanket fall. Hold a dream and be some more. Can't escape universal law. First in line for the cause and call. Bound to make one more tour. Lose to win and take the fall. Keep a hold of the golden ref. Fear for nothing in life or death. Seen the scene of the pearly gates. New black Jesus, we can't wait. Kiss myself and kiss the ground. Feeling most uplifted now. Me and my God lead a pure honest love. Known to be about what pureness does. Dancing on the flame. Roots Manuva gibt sich hier ungewohnt soulig hin. Don't Breathe Out, das war ja Roots Manuva, dann da verbirgt sich der englische Rapper Rodney Smith, der schon mit vielen bekannten Leuten wie die Gorillaz, Leftfield, Cold Cut und anderen zusammengearbeitet hat und diese Woche mit Bleeds sein sechstes Album veröffentlicht, produziert unter anderem von Leuten wie Fortet, Adrian Sherwood und auch Switch waren mit dabei und eben schon mal der Song Don't Breathe Out, auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Nummer, wie ich finde. Julia Holter, amerikanische Musikerin, hat auch eine tolle Platte veröffentlicht, Ende September, Have You In My Wilderness, das Album, davon hier nochmal ihr Song Every Time Boots. I'll take my time, there's no reason to rush, I'd even let the cattle ride away, I wouldn't blink an eye. He walks by. Bisher hatte ich Julia Holter eher so als introvertierte, arty Künstlerin verortet. Zumindest ihre bisherigen Songs und Alben, die ich so kenne, ging in die Richtung. Die neue Platte Have You In My Wilderness klingt da doch irgendwie ganz anders. Poppig mit Abtempo-Nummern dabei und sehr schön gemacht das Ganze. Eben gerade hörten wir ihren Song Romantic, ach Quatsch, Everytime Boots. Romantisch geht's weiter. Romantic Psychology One heißt eine Platte von Levantis. Da verbirgt sich ein Künstler, der macht so ganz ruhige Ambient Slow Motion Soundscapes. Hier sein Song Color. Tja, ganz komische, düster, aber irgendwie auch dann nicht düstere Sounds hier von Levantis. Sein Song Color vom Album Romantic Psychology Volume 1. Musik nicht gerade für die Massen, schätze ich mal. Musik für die Massen machen gegen Gengar oder Genja heißen sie. Nein, Gengar doch eigentlich. Eine Band aus London, vier Jungs, die klassisch Indie-Pop machen mit einer leicht schrägen Note. Und der beruht vor allen Dingen auf den Falsettgesang des Sängers Felix Busche oder Boschi. Letzte Woche war hier ihr Album A Dream Outside, kam schon im Sommer raus, Platte der Woche. Davon hier nochmal ein Song und zwar der Titel Where I Lie. Thank you. deep inside of me. And now when I leave, it takes control of me. A monster I see, who deep inside of me. And now when I leave, it takes control of me. After dark, all the crooked faces play a part. Mit ihrem Song Where I Lie. Ihr Album A Dream Outside ist wirklich eine ganz tolle Nummer und für mich auch so eine der Überraschungen des Herbstes. Ja, neue Bands, neue, ja nicht wirklich neue Sounds, aber auf jeden Fall frischer Wind, der hier durch den Musikkanal in diesem Fall weht und bei uns natürlich auch dann durch die Ohren. Matthew Halsall ist ein aus Manchester stammender Trompeter, Komponist, Arrangeur und auch Bandleader, der jetzt gerade mit seinem Gondwana Orchestra eine neue Platte veröffentlicht. Sein fünftes oder sechstes Werk dürfte das sein. Into Forever heißt es. Darauf gibt es ja ganz klassischen Jazz zu hören. Hier kommt er mit seinem Song Jamais Vu. I forget myself to this momentary place. I got jamais. I hold my breath so morning can forget me. neuen Song von Matthew Helsel and the Gondwana Orchestra vom Album Into Forever. Auf diesem Album gibt es viele Songs mit Gesang, wie gerade eben gehört, und ja, manchmal ein bisschen zu viel Harfe. Nicht so cool wie bei Jana Newsom, sondern eher so Andreas Vollenweider-Style. Also ziemlich oldschool das Ganze, aber ja, in der Regel die Platte gar nicht so schlecht gemacht. Bei einzelnen Songs zumindest, eben Jamais Vu von Matthew Helsel and the Gondwana Orchestra. Und bei diesem Orchester machen auch Leute mit, die man ansonsten kennt vom Cinematic Orchestra, also schon Leute, die auf jeden Fall sehr erfahren und auch sehr fähig sind, was das Musizieren betrifft. Hier geht's weiter am Sunday Service mit Kurt Weill und seinem Wild Imagination. Looking at you, but it's only a picture, so I take that back. But it ain't really a picture, it's just an image on the screen. You can imagine if I was the rat, just like I can imagine. You can imagine it, can't you? I got a wild imagination. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Laughing out loud, so much it appears that I'm crying, babe. Yes, come out on the porch, mama, I'll tell you about my past. There's believers and lovers, and druggers and dreamers, and drunkards and schemers. I'm afraid that I am feeling much too many feelings simultaneously at such a rapid clip. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. I'm looking at you, but it's only a picture, so I take that back. But it ain't really a picture, it's just an image on the screen. You can imagine if I was the rat, just like I can imagine. You can imagine it, can't you? I got a wild imagination. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Das waren Sun Ra and His Orchestra. Das war eine typische DIY-Gruppe, was in den 70er Jahren als Punk mit selbstgepressten Platten und handgemalten Artwork existierte. Ra hat das alles schon in den 50ern, 60ern gemacht. Die Musik war phänomenal. Sun Ra war der Mann, der ultimative Künstler für einen Vinylsammler. So steht es in den Liner Notes. Ja, einer Compilation, die heißt Sun Ra and His Orchestra. Und das der Titel dann dieser ganzen Geschichte, To Those of Earth and Other Worlds, kompiliert von Gilles Patterson, einem englischen DJ und auch vor allen Dingen auch Jazz- und Sun-Ra-Experte. Und das Ganze hier als Doppelalbum mit vielen, vielen Songs drauf. Einmal 18, einmal 16 Stück, also eine ganze Menge auf jeden Fall, mit teilweise ziemlich raren Mixen. Vocal Mix hier, anderer Mix dort, paar Live-Aufnahmen hier und da. Und wer Sandra nicht kennt, für den gibt es hier ganz, ganz viel zu entdecken. Für die, die schon alles haben, sicherlich auch nochmal ein paar neue Sachen dabei. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, spannende Platte. Und Sandra gibt es hier nochmal neu zu entdecken, sozusagen. Eben gab es seinen Song Dreaming zu hören. Und hier nochmal die Vocal-Version von Love in Outer Space, Sandra and his Orchestra. Everlasting reaches out to a lover like me again. Sunrise and love, love, love, everlasting. Sunrise, love in its splendor. Metaphysical harmony. In Outer Space. Das waren Sandra and his Orchestra und auf dieser Compilation To Those of Earth and Other Worlds gibt es ja unveröffentlichte Sachen und alte Klassiker zu hören und vor allen Dingen auch wieder mal ein Augenzweig darauf, wie vielfältig und großartig die Musik von Sandra damals war. Ganz, ganz toll das Ganze und auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Kitsune ist ein Label aus Frankreich, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Maison, eine Compilation-Reihe, die anfangs damals vor vielen, vielen Jahren wirklich großartige Bands entdeckte und damals auch so ein bisschen diesen New Rave ins Leben ja, ins Leben, wie sagt man, auf die Weltbühne brachte mit tollen Bands und tollen Acts und tollen Songs. Das waren aber so die ersten 1, 2, 3 Kitsune Maison Compilations. Das ist bestimmt locker 8 Jahre her, wenn nicht sogar noch mehr. Inzwischen ist das Label bei Nummer 17 angekommen. Die Compilation gerade erschien letzte Woche und da gibt es viele neue unbekannte Bands drauf zu entdecken. Elektro haben sie ein bisschen weggepackt. Jetzt ist es irgendwie Indie-Pop als, sag ich mal, Markenzeichen von Kitsune geworden. Und die Band, die ich aufgelegt habe, heißen Kafka Tamura, sind drei Jungs aus England. Kafka Tamura war auch mal der Name eines Protagonisten eines Haruki Murakami-Buches, wenn ich mich richtig entsinne. Na, hier machen sie auf jeden Fall richtigen Indie-Pop mit ihrem Song No Hope. Into your soul, more lines are way to cope. Applauding now and consume the hope. Try hard to break them all, but no hope tattooed into your soul. This crime on mortal choke. Speak out when the silence broke. In minds forgotten so, and hope, no hope is still to show. New sighs, thoughtless eyes, views from what's considered high. In minds forgotten so, and hope, no hope is still to show. If I hear your shut my mouth and look away. On time for false lies, my stars are burned alive. You said try hard to shake your soul with your hope shattered into your bones. If I hear your voice in my head, in my bed, in my rest, then I might just throw away. Though I know I'm dead in my chest, in my rest, in my breast, then I might just throw away. Das war der Song No Hope von Kafka Tamura. Drei Menschen aus England hier. Eine von 15 Interpreten, 15 Bands auf der neuesten Kitsune Maison Compilation. Früher war das so, dass die Bands da drauf kurz vor dem Durchbruch standen und das ein bisschen, sag ich mal, der Beschleuniger war für die weltumspannende Karriere. Ich prognostiziere mal, dass keine der Bands hier drauf so richtig das Licht der Welt erblicken wird. Von dieser Compilation vielleicht mal abgesehen und vielleicht mal so ein halbherziges Debütalbum. Aber durchstarten wird dort keine Band von. Schade eigentlich, so ein bisschen ist das Händchen, das Glückliche von Kitsune abhanden gekommen. Trotzdem noch ein Song von Kitsune Maison Nummer 17. Hier kommen Beach Baby, vier Herren, vier Jungs aus London mit ihrem Song Lady Bird. I wanna be all Das waren Beach Baby, ziemlich bescheuerter Bandname, aber egal. Lady Bird, der Song von der Kitsune Maison Compilation Nummer 17. Ja, so lange gibt es die inzwischen auch schon. Die damals zumindest wegweisenden, inzwischen so ein bisschen eher weniger wegweisenden Compilations aus Frankreich. Blackalicious sind zurück. Die beiden Herren haben nach 10 Jahren eine neue Platte endlich mal veröffentlicht. Imami Volume 1 heißt sie. Hier ihr Song On Fire Tonight, dabei Myron and E an den Vocals. My next guests have already become some kind of a show business institution. They're fast, they're good, and just plain too much. Ladies and gentlemen. Black, I'm back again, attacker, MC active, venom factor, and you send you to a tip, you rap again. Rappers get in accidents, he's sacrilegious, afterthoughts are lacking, I will smack him, but the smashing is a master cleanse. Soak up in it, though I've been it, potent centered, I deliver. Open sets, you double sets, you must be spoken, dust and cigar fronts. Hit our dope, it's healthier, you live more months in your competition. Is none within our central princess, cleared, I'm time to get her. Done for citizens and anyone that's listening, my rhythm stuns your little uninventive shit is done. Come learn a little wisdom, little ones, get turned up with precision, get a ton of inner shit, begin your trip to vision. Uncharted, come started, run forward, run worded. A time is so funky in here, you think somebody forded. Come forward, unorthodox style, you think the floor would come crashing in from after when these raps are Christian your hood. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. Oh, come on. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. Put a 9 to 5, or behind the mic. Burn a scene of flames, turn to me and say, heard your B.O.B. and your thirst when you burst them seas with flames. Keep your dang little comments to yourself or you might just see the same. I am the heat miser, miser of heat, my heat will rain. Seek and keep your lane, the lane I'm in is an illegal lane. Keep your sane thoughts from insanity, you don't wanna see no pain. Be your way, I'm me forever, I don't really see no way. I'll conform to what is hot presently, I'd rather keep my range. I'll seek the strange patterns, range roving up in your brain with mathematical, radical, sabbatical, agile talent that'll battle you lanes. After you came, you left with a loss of breath and stabbings and pains. And your neck and chest from when the rest of the gathering was trampling away at you as the whole place burned down to ashes and decay. And you look back and on to the flames rising in a massive array. As I stood there on stage alone after the blazing inferno that had it off, and lyrically a president had to be made. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. Yeah. We gon' fire tonight, we gon' fire tonight, we gon' fire tonight. If you arrive a spike, JJ Evans with the rhythm flows dynamite. We designed it right, when it's time to fight. For the kind of light, when you shine it bright. Put a 9 to 5, or behind the mic. For the prize of life, when we ride or die. On Fire Tonight, das waren gerade Blackalicious. Am Gesang gerade eben war Myron von Myron and E zu hören und das Ganze von ihrem neuesten Album Imami Volume 1. Blackalicious, das sind einmal, na wie heißen die beiden noch? Na, ach eben habe ich es noch hier im Kopf gehabt und auf meinem Zettel stehen gehabt. Gift of Gab eigentlich heißt der andere und Axel irgendwas. Also Gift of Gab der eine und irgendwas mit Axel der zweite. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Spannend ist eigentlich, dass das hier Imami Volume 1 der erste Teil einer Trilogie sein soll, die in den nächsten 2 Jahren auf den Markt kommt. Und alle Fans von Blackalicious dürfen also wieder aufhorchen und sich freuen über eine wirklich tolle, spannende Platte. Sehr abwechslungsreich mit unterschiedlichen Gästen hier und dort, die das natürlich auch ein bisschen triggern, diese Abwechslungsfähigkeit, die hier drauf zu hören ist. Beim nächsten Song The Sun ist der Imami Coppola mit von der Partie. Behold the rhythm, see out of the dark it come light. They used to say it was a dark world, the art spot. foiled and rotten. We plotting to regenerate the crop soil. The sun give a given sun. Come and get it till it's done. If what you're living isn't fun, get rid of it and run to the sun giver. Put these rhymes inside your life. Shine like a bright light. Shine in a light. Might mightier than high tides. Rising to new heights. Heights striking like a light. Lightning bolt. Life it might strike. Y'all is pain and struggle. Hustle, work it out and fight. Fight. Paint a picture on the canvas. Make it something nice. Right. Through any obstacle. This evening is a fight night. Bright lights. Big city night. Hype. Night passage right. Master smashing through. Put on your hazard lights. Like every thought you're feeling in this world is all inside. Every moment you gotta be reborn as you die. Die, son, give a come. Listen to the drum. If you got a little rhythm, you can step out of the slums with me. Come get this daylight if you're living under slum clouds. Son, if what you're living isn't fun, please get rid of it and run to the sun giver. Blackalicious hier mit ihrem Song The Sun von ihrem Album, was da heißt Imami Volume 1. Ja, und die beiden Blackalicious, hab nochmal nachgeschaut, gerade eben Gift of Gab der eine und Chief Axel heißt der andere hier im Bunde. Ich lag also gar nicht so verkehrt mit meinem eben noch halb geratenen Wissen hier. Ja, mein Gott. Hot Chip kennt ihr alle, haben gerade erst im Mai war das, glaube ich, mit Why Makes Sense eine neue Platte veröffentlicht. Jetzt gibt's eine neue EP. Da sind zwei, drei Songs drauf, die nochmal geremixed wurden von Soulwax und auch anderen Leuten. Also ganz spannend. Aber auch ein ganz neuer Song. Neu, nicht wirklich. Neu für Hot Chip, aber der Song mindestens locker 30 Jahre alt, nämlich eine Coverversion. Das Original stammt von Bruce Springsteen und ist zumindest für mich persönlich auf dem Index drauf der Songs, die nicht gecovert werden dürfen, weil sie im Original schon total furchtbar sind. Hier kommen Hot Chip mit Dancing in the Dark. Dancing in the dark. wheels on.